1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitemennacht, heute Nacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50. Ihr gebt die Themen vor. Also, wer Lust hat, mit mir zu reden, 0800 220 50 50. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Gertrud und die ist 67. Guten Morgen, Gertrud. Guten Morgen, Domian. Ja, Gertrud. Schön, dass ich mit dir sprechen kann. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Und was geht's? Und zwar bin ich in Erfurt wohnhaft, aber in Frankfurt-Oder. Ah, weit und weg von Köln. Und zwar möchte ich zum gestrigen Thema geerbt etwas sagen. Gerne. Ich befinde mich gerade in der Situation. Mhm. Und zwar ist mein Bruder am 15. Februar ganz plötzlich verstorben. Ich war gerade in Bonn. In eurer Nähe zum 70. Geburtstag und wurde abgerufen hier nach Erfurt, weil ich die alleinige Erbin bin. Ja. Und Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, alles auf meinen Namen, obwohl er eine Lebenspartnerin hatte, der er gar nicht zugestanden hat. So, und es geht um eine hohe Summe. Oh. Sechsstelligen Bereich. Ein sechsstelliger Bereich? Ja. Wow. Und ich muss dir mal sagen, Domian, ich komme damit nicht klar. Darf ich mal fragen, wie genau die Summe lautet? Na genau, also es so geht grob. So um die 150.000. Das ist eine Stange Geld. Das ist eine Stange. Allerdings wird Vater Staat natürlich sehr viel auch nicht an Erbschaftssteuer erheben. Ja, wie viel ist das so? Hast du schon schlau gemacht? Nee, weiß nee. Ich noch gar nicht, weil im Moment, ich kann das noch gar nicht verkraften. Und zwar, wenn ich sehe, wie mein Bruder gelebt hat, das sehe ich nicht erst jetzt, das habe ich vorher schon bemerkt, geizig, das Billigste und also da ist er manchmal sonst wohin gefahren wegen ein paar Cent, ja. Er hat sich nichts gegönnt? Nö. Er hat sich zwar was hier gegönnt, aber das war immer alles billig. Was hat dein Bruder vom Beruf gemacht? Er war früher Elektriker und später Energetiker und nachher war er Rentner. Er wäre jetzt 81 im April geworden. Ja, und du bist wirklich die alleinige Erbin? Ja, meine Schwester oder unsere Schwester ist auch verstorben, Kinder waren nicht und ich bin die alleinige Erbin. Ist auch testamentarisch festgelegt. Das Testament ist am 24. Dezember 2005 geschrieben worden. Mhm. Heiligabend. Heiligabend. Mhm. Kurz nachdem meine Schwägerin hier in Erfurt verstorben war, die hatte ich auch im Tod begleitet. Aber er hat eine Lebensgefährtin, sagst du? Ja, eine ehemalige Kollegin, 20 Jahre jünger. Ja. Allerdings war das, sagen wir mal, so eine Gesprächspartnerin, Gesellschafterin. Er hat sie bekocht. Ja, er hat sie bekocht? Ja, so. Bekocht. Und naja, sie war für ihn mehr oder weniger Gesprächspartnerin, Gesellschafterin. Er aber war die, nicht allein. Die kriegt nichts. Sonst, nein, gar nicht. Mhm. Sie hat allerdings von mir ein Sparbuch mit 5.000 überlassen bekommen. Das hatte er voriges Jahr angelegt für Notfall, wenn ihm irgendwas passiert. Und Frankfurt ist ja doch schön weit weg, ne? Ja, ja. Und weil immer die Schwester sollte dann alles machen. Und da hatte er für Notfall ihren Sparbuch mit 5.000. Also als Verfügungsberechtigte war sie eingetragen, ja. Also diese hohe Summe, die du jetzt erben wirst, ist das quasi ein Bargeld, was auf dem Konto liegt? Ja. Ja. Wusstest du denn, oder hast du geahnt, dass er so viel angespart hatte? Ja, als meine Schwägerin verstorben war, war schon eine hohe Summe da. Und er hatte ja volles Vertrauen und da sollte ich da mal alles zusammenrechnen und so weiter und Nachlass oder fürs Gericht, weißt du, Nachlassverzeichnis ausfüllen. Also ich wusste, dass es sich aber nochmal in der Zeit so vermehrt, erheblich vermehrt, hätte ich nicht geahnt. Wie geht es dir denn finanziell? Mir geht's auch nicht schlecht. Ich bin Rentnerin, bin schon mit 42 Jahren Rentnerin geworden und so weiter. Aber also ich wäre nicht unbedingt angewiesen, ja. Ja, dennoch, hast du Kinder? Nein. Nein. Dennoch kommt jetzt so eine dicke Summe Geld auf dein Konto. Ja. Hast du schon irgendeinen Plan, vage, was du damit machen wirst? Im Moment noch gar nicht. Du sagst, du kommst damit nicht richtig zurecht. Nein, nein. Was heißt das konkret? Weißt du, man sagte, man sollte mit warmen Händen schenken. Und das habe ich nicht erlebt. Also, das bedeutet, als er noch gelebt hat, wie hat er sich dir gegenüber verhalten? Zum Beispiel einmal, da waren bei mir, waren wir im Polen Kaffee trinken, hat mich eingeladen und zum Schluss musste ich bezahlen. Und also er hat dich eingeladen. Umgegeizt, soweit es nur ging. Verstehe, er hat dich eingeladen und zum Schluss musstest du bezahlen. Ich musste bezahlen. Ach so, vorher hat er groß gesagt, ich lade dich ein und dann musstest du bezahlen. Ja, und so ging es das ganze Leben, so in der Richtung. Naja, sein Leben, sich, wenn es ging, geschäftstüchtig handeln. Naja, ich meine so dir gegenüber. Mir gegenüber. Er war für mich immer der große Bruder, als wir damals noch in Thüringen hier bei Erfurt auf dem Dorf lebten. Ja. Da hat er uns gegenüber den Größeren verteidigt. Da war er mal der große Bruder. Aber wir sind ja dann da rausgezogen. Aber da sind ja viele Jahre vergangen. Hat er dir denn mal im Laufe des Lebens mal ein schönes Geschenk gemacht? Nee. Also höchstens mal, wenn es mal hochkam, waren es mal 50 Mark, ja, damals, als ich noch studierte und so, aber sonst gar nicht. Ja. Weil in den Jahren, als mein Schwägerin vor reichlich 5 Jahren gestorben ist, da war ich ja hier, dann habe ich von früh bis abend immer die Wirtschaft hier geschmissen, alles. Mhm. Und da kam mal eine aus dem Haus und sagte, na sag mal, wenn ich zu dir komme, deine Schwester, die arbeitet nur mal. Da hatte ich gerade gebügelt. Na dann nur so, ich sage, ich will es nicht ganz so drastisch jetzt wiederholen, wie er es damals sagte. Naja, sie ist ja 5 Wochen sich hier durch oder längere Zeit, dann kann sie auch was dafür tun. Ja, ich habe auch nie Fahrgeld oder was bekommen, nicht? Nischt. Bist du traurig, dass er gestorben ist? Ja. Es war immerhin doch mein Bruder. Also ich war so geschockt in dem Moment, wie die Nachricht kam. Weißt du, das war sowieso eine Schicksalsreise. Schon von Berlin erstmal nach Bonn, defekter IC und also. Aber dann an dem Tag, als ich nach Erfurt gefahren bin, da war der Castor-Transport vor uns. Ja. Und da kamen wir in Hersfeld zum Stehen. Und die Unruhe, ich wusste nicht, dass er in der Nacht schon verstorben ist. Also klar, es war dein Bruder, aber es war eben auch nicht so ein inniges, herziges Verhältnis, dass jetzt die Welt zusammengebrochen ist für dich. Das nicht. Naja, ich war doch ganz schön traurig, ja. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es gar nicht mal um die hohe Summe geht, sondern um die Tatsache, dass er es dir jetzt gibt und sich das ganze Leben lang so geizig gezeigt hat? Ja, das ist mein Problem. Was macht man da? Tja, was macht man da? Ich habe zwar nur Neffen, das Auto habe ich schon dem Sohn von meinem Neffen jetzt geschenkt. Überlege doch Folgendes. Wenn du nicht so sehr dringend das Geld brauchst, dann könntest du ja eine gute oder stattliche Summe spenden. Das habe ich auch schon gedacht. Nicht irgendwo ins Anonyme hinein, sondern mach dich gut schlau, wo es wirklich Bedürftigen zugute kommt. Und dann hast du mit diesem Geld was Gutes getan. Ja. Ich weiß auch schon was Konkretes. Ich habe noch einen Neffen, der ist behindert, der ist bei uns in Frankfurt im Wiechernheim. Und da will ich auf alle Fälle erstmal schon spenden. Siehst du, das ist doch schon mal ein guter Plan. Ist schon eins. Das heißt, wenn du so einen Großteil des Geldes weggibst, hast du ein gutes Gefühl, du hast Gutes damit getan. Ja. Und die Sache ist dann letztendlich dann auch geregelt und gelöst. Ja. Ein bisschen kannst du auch behalten für dich. Naja, das schon, ja. Kleine Reise kannst du machen, schöne Reise oder sowas. Ja, ich bin ja früher viel gereist, aber jetzt geht's gesundheitlich nicht mehr so, aber ich reise trotzdem ganz gern noch. Ja. Aber das finde ich schon einen interessanten Gedanken, dass man gar nicht so Geld haben will von jemandem, der immer ein Geizkragen war. Ja. Ja, das kann ich verstehen. Das ist ein richtiges Problem für mich. Dann kann man es, glaube ich, wirklich nur so lösen, dass man jetzt damit Gutes anstellt mit dem Geld. Ja, und ich hatte auch nicht gedacht, dass er das Testament so lässt. Ich hatte immer gedacht, er wird es mal ändern, ja, und so, aber nein, er hat's, weil er hatte die Befürchtung, wenn er vielleicht mal zum Pflegefall werden sollte, dass eventuell dann die Partnerin sagt, naja, nee, das ist mir jetzt alles zu viel, und lass mal deine Schwester machen. Ja. Und da war er in der Hinsicht sowieso immer misstrauisch, recht? Ja. Gertrud, aber ich merke schon, du wirst das gut lösen, das Problem, und das Geld schon an die richtige Stelle bringen. Ja. Das machen wir so, das ist ein guter Plan. Ja, nicht? Also das wäre, naja, es gibt genug Schicksale. Außerdem habe ich sehr gute Beziehung bei uns zu Schwarzafrikanern. Ja. also sind Asylanten und die können auch was hier genau, brauchen. Genau, mach mal, überleg mal und dann wird das schon an die richtige Stelle kommen. Schön, ja, dass du angerufen hast und schöne Grüße nach Frankfurt an die Oder von hier, ja, aus. Ja, zurzeit war Erfurt, aber nächste Woche fahre ich mal ein paar Tage nach Hause. Ich muss unbedingt mal. Verstehe. Domian, alles Gute. Und deine Sendung, die ist so aufschluss- und hilfreich. Und also es wäre ein Verlust, wenn es die nicht mehr gäbe. Ja, wir sind ja hier. Alles Liebe und Gute und Dankeschön. Auch deinem Team natürlich. Dankeschön, das riecht dich gerne aus. Auf Wiederhören, Gertrud. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220, das ist unsere kostenfreie Nummer. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, meldet euch oder mailt domian@wdr.de und vergesst nicht in die Mail eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. So, wer ist jetzt hier? 37, ein Mann. Name Christian. Hallo Christian. Hallo Jürgen, ich grüße dich. Hallo Christian. Guten Abend wünsche ich. Um was geht's? Ja, und zwar, ich rufe an, um vielleicht mal eine kleine Kuriosität zu erzählen. Und ich habe ein paar Dinge mehr, als das normale Menschen haben, denn ich habe 6 Brustwarzen. Du hast 6 Brustwarzen? Das ist richtig. Auf jeder Seite 3, gut verteilt? Genau so ist das, ja. Sind die untereinander oder so waagerecht? Die sind untereinander, bei Männern und Frauen sind die jeweils untereinander und der einzige Unterschied bei Männern und Frauen, je nachdem wo das auftaucht, ist, dass die Frauen die Originalbrüste haben, die haben jeweils 2 drüber und 2 drunter, und zwar das nennt man Milchleiste. Und du? Ich bin Mann und ich habe dementsprechend die anderen 4 drunter unter den normalen. Ach, und sehen die genauso aus wie die Haupt-, also die Original-, die weiß man überhaupt, welche die richtigen sind bei dir? Ja, definitiv. Also das schon? Ja, ganz genau. Und zwar, das ist aufgefallen, als ich mit 16 habe ich Bekannte besucht und da war eine Medizinstudentin. Wir saßen auf der Terrasse und haben uns gesonnt und ich saß dann dementsprechend in kurzer Hose ohne T-Shirt und die sagte dann zu mir, ja, du hör mal, du hast einen Atavismus. Und dann sage ich, was habe ich? Ja, einen Atavismus. Und dann sage ich, was habe ich? Ja, du hast einen Atavismus, du hast mehr Brustwarzen als normal. Wie, das hast du mit 16 noch nicht gesehen, ne, vorher? Nein, also man erkennt das auf Kinderfotos, da sieht das eher aus wie Pigmentstörungen. Das hat sich über die Zeit, ach, im Alter, so wurde es auch deutlich. Also meine Nummer 3, sage ich mal, die liegt auf der rechten Seite. Mhm. Die kann man wirklich erkennen. Da sind auch ein paar Haare drumherum, ja, so wie man das halt kennt. Mhm. Und da ist auch eine mini kleine Brustwarze. Nummer 4, okay. Und Nummer 5 und 6, ich habe halt auch ganz normale Brustbehaarung, die etwas stärker ist. Ja. Und die gehen also praktisch runter. Die würde man schon gar nicht mehr sehen. Da muss ich auch selber dann schon immer suchen. Also nicht alle haben eine Brustwarze. Ja, genau. Zum Schluss, also ich sage mal Nummer 5 und Nummer 6 sehen fast nur noch aus wie kleine Hautveränderungen oder wie kleine Narben. Ja. Also wenn ich so rumlaufe, das fällt Leuten auf, weil die meisten sagen immer, ich wusste das nicht, ich habe gedacht, das wären Muttermale oder sowas in der Richtung. Ja. Und wie gesagt, Medizinstudentin nicht aufgeklärt. Hat die mich aufgeklärt. Das ist ein Atavismus und es gibt sogenannte Atavismus. Genau, es gibt Verhaltensatavismen und anatomische Atavismen. Und das ist ein anatomischer und es ist praktisch... Wie kommt das? Weißt du das? Ja, und zwar unsere Vorfahren haben halt gewisse Dinge gehabt, die wir über die Zeit abgelegt haben. Mhm. Zum Beispiel, es gibt heutzutage Menschen, die überhaupt gar keine Weisheitszähne mehr haben. Ja, früher war das mal vonnöten, heute ist das nicht mehr so. Mhm. Und generell im Brustwarzenbereich verhält sich so, dass man... es gibt immer die sogenannte Doppelanzahl. Und zwar, je nachdem, wie hoch der durchschnittliche Wurf einer Gattung ist, so viel Brustwarzen hat man. Da der Mensch im Normalfall ein Kind bekommt, hat man 2 Redundanzsysteme, ja. Wenn eine mal abgenutzt ist oder wehtut oder nicht funktioniert, kann man dementsprechend. Aber interessant ist, dass es dann bei Männern auch auftaucht. Wenn es da bei Frauen schon mal passiert, kann man ja verstehen. Warum? Also ich sag mal, du musst ja nicht säugen. Ja, schon klar, aber Katzen zum Beispiel, die Kater haben ja auch 6 Brustwarzen. Ja. Katzen haben 6, Kater haben 6 und entsprechenderweise hat das nichts mit der Funktion der Milchdrüsen zu tun. Offensichtlich nicht. Aber damit kannst du ja gut leben. Absolut, ja. Da muss man auch nichts wegoperieren oder so, das kann man, außerdem, wie du es jetzt beschrieben hast, sieht man es ja auch kaum. Ja, also wie gesagt, die meisten Leute halten es halt nicht für Brustwarzen. Ja, wenn du stark hart bist, dann ist es ja... Genau. Mhm. Es gibt ein paar berühmtere Leute, zum Beispiel der Mark Wahlberg, der hat ja eine richtig dritte Brustwarze, die man richtig erkennt. Wer ist Mark? Und wer ist das? Mark Wahlberg. Kenn ich nicht. Mark. Ach so. Schauspieler. Ja. Mhm. Genau, und der ist, der hat eine dritte und der lässt sie auch definitiv, ja, so ein unique Selling Point, keine Ahnung, ich weiß. Und der genaue Fachbegriff für diese Sache heißt dann Polymastie. Das ist aber dann, wenn es tatsächlich eine richtige Brustwarze mit Brustdrüse ist. Ja. Und ansonsten ist es eine Polyethylie. Das habe ich aber auch nachgeguckt. Jetzt haben wir ja ganz viele Fachworte und haben aber gelernt, dass es das gibt und dass es harmlos ist und ab und zu mal auftaucht und man dann gut mit leben kann. Absolut. Ja. Genau. Wolltest du uns mal erzählen? Das wollte ich euch mal erzählen, mal was Lustiges, deine Sendung bereichern. Und das finde ich sehr nett von dir. Danke, freue ich mich, dass du durchgekommen bist. Schönen Abend wünsche ich dir. Super, Christian, mach's gut. Tschüss. Alles klar, bis dann. Ciao. Bye. 0800 220 50 50. Thomas ist hier, 32. Hallo Thomas. Hallo Domian. Thomas, was geht's bei dir? Mein Thema ist Unsauberkeit im Krankenhaus. Oh, großes Thema. Ich bin operiert worden vor 2 Jahren. An was? Am Kniegelenk. Ja. Und habe mir da einen MRSA-Infekt eingeholt. Also diesen schlimmen Krankenhauskeim. Genau, diesen schlimmen Krankenhauskeim. Ja. Bin dann nach dem Krankenhausaufenthalt in ein anderes Krankenhaus, ins Spezialkrankenhaus nach Ratingen und bin dann weiter dort behandelt worden und musste 59 Mal operiert werden. 59 Mal an dem Knie? An dem Knie, ja. 59 Mal, weil es immer zu Infektionen und Eiterungen und weiß ich was kam. Ganz genau, ganz genau. Das heißt, wie viele Wochen hast du insgesamt im Krankenhaus zugebracht? Also das zog sich jetzt über 2 Jahre. Wahnsinn. Das also ich war aber ab und zu mal zwischendurch, schicken sie dich dann auch mal nach Hause, damit sie mal wieder ein bisschen was anderes zu sehen bekommst, weil bei diesen Keimen, da musst du in Quarantäne liegen und das ist wirklich nichts Schönes. Was für ein Gefühl ist das, wenn man so einen Keim im Knie hat? Das ist, Das ging halt nach der Operation direkt los, dass ich Schmerzen hatte. Mhm. Dann wird das Knie dicker, dann wird es heiß, dann kriegst du auch irgendwann halt Fieber. Mhm. Nicht? Und bei diesem MRSA ist es halt, weil der so aggressiv ist, da geht das auch ziemlich schnell mit dem Fieber. Nicht? Wie hoch wird das Fieber? Ja, so 40, 41 also Grad. Die höchste Stufe dann. Ja, ja. Also richtig. Und halt die Schmerzen sind am schlimmsten. Die Schmerzen, du denkst, das gibt's überhaupt nicht. Solche Schmerzen, die man im Bein haben könnte. Hat man das denn gleich und schnell diagnostiziert, dass es sich um diesen Keim handelt? Ja, da im Krankenhaus, wo ich als erstes war, da haben sie gesagt, stellen Sie sich mal nicht so an. Und ist halt am Anfang ein bisschen schmerzhaft. Mhm. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Und dann habe ich halt meinen Vater angerufen. Ja, und dann hat er sich erkundigt. Und wir sind dann halt nach Ratingen gefahren. Und dort haben die dann eine Punktion gemacht. Also die stechen dann ins Knie rein. Mhm. Und und wenn die dann rausziehen, sehen die, da ist so Gelenkflüssigkeit drin. Ja, und bei mir war die halt dann eitrig. Ne? Mhm. So, nun ist so viel Zeit vergangen. Wie geht es dir denn heute? Ja, also mein Kniegelenk, das musste versteift werden. Mhm. Das heißt, das Kniegelenk, also dieses Kniegelenk selber ist rausgenommen worden. Der Oberschenkel, Unterschenkel, Knochen sind zusammengefügt worden. Und ich kann halt nicht mehr laufen, richtig. Warum musste das gemacht werden? Weil dieser Keim in den Knochen reingezogen ist. Der Knochen war befallen. Mhm. Ganz genau. Mhm. Und wenn der Knochen befallen ist, dann streut er immer wieder diese Bakterien aus. Also das Bein ist versteift. Was war das denn für eine Knieoperation, die erste? Das war eine ganz normale Meniskusoperation, Arthroskop. Achso, eine recht harmlose und unbedeutende Operation, die jetzt zur Folge hat für dich, dass du nicht mehr, dass du das Bein nicht mehr in der Mitte bewegen kannst. Ganz genau. Dass ich nicht mehr richtig laufen kann, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Der Keim ist aber raus aus dem Körper. Ja, das ist, es werden immer wieder Kontrollen genommen und ich muss auch noch immer Antibiotikum nehmen. Immer noch? Immer noch, ja. Ich bin ja nicht ganz informiert, wenn man so einen Keim an einer, lokal an einer Stelle hat, so wie bei dir im Knie, besteht die Gefahr, dass der Keim sich dann im ganzen Körper verbreitet auch oder bleibt er erstmal lokal bestehen? Nee, die Gefahr, die besteht und deshalb wirst du ja auch dann direkt behandelt und deshalb wird das ja auch so radikal gemacht. Mhm. Weil, wenn dieser MRSA, also ich weiß ja jetzt, was er im Knie angerichtet hat, wenn er irgendwo anders ist, ja, dann kannst du, glaube ich, nichts mehr machen. Mhm. Weil das ist ja dieser, also gegen diese Antibiotika ist der eigentlich resistent. Ja, ich weiß, das ist ein ganz, ganz großes Problem in deutschen Krankenhäusern. Du hast gerade davon gesprochen, dass dass du auch in Quarantäne warst und lagst. Ja. Beschreib das mal, wie war das? Also, furchtbar. Du sitzt, du liegst da, also bei mir war es, ich hatte ein Einzelzimmer. Mhm. Du liegst da in dem Zimmer, gut, die Tür ist nicht verschlossen, aber du darfst halt nicht raus. Mhm. Besuch oder Schwestern oder so, den begegnest du nur in OP-Kleidung und mit, also voller OP-Montur. Mhm. Mhm. Du siehst im Moment also eigentlich gar nicht mehr richtig die Menschen. Mhm. Das heißt, wenn du Besuch bekommen hast, hat die ganze Zeit dann dein Angehöriger mit Mundschutz und mit Kopfbedeckung oder was man da alles hat, dann vor dir gesessen. Mit Handschuhe. Mit Handschuhe auch. Ja, klar. Wie lange hast du so in Quarantäne liegen müssen? Also immer nach den Operationen 10 Tage. Gut, das kann man sich ausrechnen. Bei 59 Operationen. Ganz genau, war es fast die ganze Zeit, ne? Boah, das ist ja Wahnsinn. Jetzt bist du zu Hause? Jetzt bin ich zu Hause. Und mir geht's natürlich so, geht's mir nicht sehr gut. Ne? Psychisch vor allen Dingen. Mhm. Ich gehe jetzt auch zum Psychiater. Ich habe Depressionen. Ich bekomme auch Medikamente dagegen. Weil es ist alles, das ist alles so, du wirst ja von niemandem du kriegst von niemandem Unterstützung. Und Wie ist das denn bei diesem Krankenhauskeim? Kann man ein Krankenhaus dafür verantwortlich machen? Also die Krankenkasse hat das gemacht. Mhm. Die Krankenkasse hat auch das Geld zurückbekommen. Oder beziehungsweise kriegt das erstattet. Okay, aber die Frage ist, kriegst du was? Nee, also die Krankenkasse kann nicht für mich klagen. Ich könnte jetzt selber noch klagen, aber wie soll ich klagen, wenn ich kein Geld habe? Ja, da gibt es aber genügend Möglichkeiten. Es gibt Patientenverbände, die auch für Leute sich einsetzen, die wenig Geld haben. Würde ich gerne gleich informieren. Ja, also das ist kein Grund, da nicht vorzugehen. Das habe ich noch nicht gehört. Ja, wir rufen dich gleich dann nochmal an. Meine Psychologin ruft dich an und gibt dir die entsprechenden Adressen. Da kannst du dich kundig machen und da kriegst du kompetente Hilfe für Leute eben auch, die kein Geld haben und das keine großen, tollen Rechtsanwälte bezahlen können. Das machen wir gleich auf jeden Fall, Thomas. Aber noch eine Frage. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich bin Koch. Oh, das geht jetzt gar nicht mehr? Nee, das geht gar nicht mehr. Und im Moment geht's auch gar nicht mit dem Arbeiten, ne? Weil körperlich, ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen regenerieren, ne? Mhm. Das ist 59 Operationen, das hört sich jetzt, das ist eine ganz schöne Menge und das ist ganz viel. Die seelische Belastung, die permanente Angst, die man hat, wenn man so einen Keim in sich hat, das hätte ja noch viel schlimmer enden können. Dann das, was du gerade beschrieben hast mit den Besuchen, das ist ja auch alles bedrückend, wenn man einen Besuch nur quasi in Schutzkleidung empfangen kann. Das ist ja alles kein normales Leben, geschweige denn im Krankenhaus ist es nie normal, aber das ist ja dann noch extrem schlimmer. Ja, das war wirklich schlimm, obwohl ich wirklich sagen muss, dass die Leute dort, also die Ärzte wie auch die Schwestern und Pfleger, also wirklich super waren. Ne? Oh ja. Also die sind schon so eine halbe Stunde dann mal zu mir gekommen, haben sich unterhalten. Ja. Aber es ist halt nichts. In welchem Krankenhaus bist du so gut behandelt worden? Wo war das? In Rating. In Rating. Im evangelischen Fachkrankenhaus. Sagen wir mal schöne Grüße dorthin. Ja. Es gibt viel Kritik immer an Ärzten und Krankenhäusern, aber dann muss auch ein Lob sein, wenn was gut läuft. Und es läuft eben auch sehr viel gut, das muss man ja auch sagen. Es gibt ja... Ganz genau, Weiß Gott nicht, nur schlechte Nachrichten, weiß Gott nicht. Aber du bist im Moment in psychiatrischer oder psychologischer Behandlung, sagst du? Genau, psychiatrischer Behandlung bin ich. Ich krieg Medikamente gegen diese Depression. Mhm, mh. Und das muss alles verarbeitet werden erstmal. Ganz genau. Mhm. Ich bekomme auch eine Sprechtherapie. Warum? Und um das alles aufzuarbeiten. Ach so, eine Gesprächstherapie. Ach so, ja, ich genau, verstehe. Genau, eine Gesprächstherapie. Mhm. Aber das dauert noch ein paar Wochen, bis ich da einen Termin bekomme. Mhm. Was sind denn die Perspektiven jetzt? Also dein Beruf als Koch wirst du dann wahrscheinlich gar nicht mehr ausüben können, weil das mit einem versteiften Bein nicht geht. Das werde ich wohl gar nicht mehr können. Wie sind deine Pläne dann, wenn du dich jetzt seelisch ein bisschen gefangen hast? Wie sind die Pläne? Ja, also ich möchte ganz gerne dann doch eine Umschulung machen oder sowas. Aber ich weiß ja auch nicht, wie es läuft. Ich weiß nicht, wie das so alles zu ich würde gerne, was weiß ich, Industriekaufmann oder Bürokaufmann oder irgendwie sowas, Gut, aber jetzt ist erstmal wichtig, dass du so seelisch wieder zu Kräften kommst. Ne? Das ganz ist das genau. Wichtigste. Denn Gesprächstherapie steht an, das finde ich gut. Jetzt wird dich meine Psychologin anrufen, wegen der gerade erwähnten Informationen. Und du kannst gerne natürlich auch noch ein paar, Worte mit ihr reden. Super. Dann Dankeschön. Freuen wir uns sehr, dass trotz aller schlimmen Entwicklungen du jetzt wieder einigermaßen hergestellt bist. Das kann man ja so sagen. Ja. Das hat ja doch dann eine ganz gute Wendung jetzt genommen nach schlimmen Ereignissen. Und ich drücke die Daumen, dass es weiter bergauf geht und du irgendwann dann auch eine gute Umschulung machen wirst, Thomas. Vielen Dank. Gerne. Alles Gute. Du legst auf, wir rufen dich zurück. Danke. Tschüss, Domherr. Tschüss. So, ihr Lieben, was haben wir für eine Uhrzeit? 1.26 Uhr gleich. Und hier ist Frank. Frank ist 48. Hallo, Frank. Hallo, hallo Domian. Hallo Frank, um was geht's? Am Dienstag, so wie ich war, da mit dieser Spielsucht von dem Karma, oder wie der hieß. Ja, genau, hatten wir einen Anrufer. Genau, und da hatte ich auch angerufen, aber es hat leider nicht mehr geklappt, weil ich hatte auch mal diese Probleme mit der Spielsucht. Mhm. Allerdings habe ich das alleine geklärt. Wie lange warst du denn spielsüchtig gewesen? Ich muss sagen, ich bin ehemaliger Ossi und wie das halt so ist, das hat ja alles geglänzt und geblitzert und geflunkt und geflackert. Mhm. Und da bin ich reingekommen Anfang 90. Ja. Und aufgehört habe ich vor circa 8-9 Jahren. Aber wie gesagt, ich habe mich da alleine rausmanövriert. Also vor 8-9 Jahren erst aufgehört. Also das war dann eine erheblich lange Zeit. Und, ja, das war ewig. So 10-12 Jahre. 10-12 Jahre, ganz genau. Genau. Hast du Schulden auch gemacht? Ja, ohne Ende. Wie hoch waren die Schulden? Also insgesamt waren das so rund 20.000 im Laufe der Zeit. Das ist natürlich fett. Ja, aber die habe ich auch selber durch meine sogenannte Spielsucht hinterher dann wieder selbst abbezahlt. Du sagst, du bist da selbst rausgekommen, ohne Psychologen? Ohne Psychologen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Der Einzige, der an meiner Seite stand, war meine Frau zu der Zeit. Erzähl mal, wie hast du es geschafft? Das war so, wie gesagt, die Ausreden und so weiter, immer in eine Spielothek und wie sieht man alles. Mhm. Und irgendwann habe ich dann einen Zeitjob angenommen, weil ich arbeitslos war kurzzeitig. Ja. Und habe dort Zeitungen ausgefahren und habe mich dort in diesem Job so engagiert, dass ich mich hochgearbeitet habe, dass ich meinem Chef die rechte Hand gespielt habe. Und der ist mit mir durch einen dummen Zufall mal einkaufen gefahren in einer Metro in Berlin. Ja. Und da standen die Dinger rum, da konnte man die kaufen für 170 D-Mark damals. Ja. Und da habe ich mir dann gesagt, warum sollst du das Geld in die Spielothek bringen, wenn du doch zu Hause machen kannst? Und habe mir zwei von diesen Dingern gekauft. Wie, für du hast so einen Spielautomat privat gekauft? Ich habe einen Spielautomat privat gekauft, zu Hause, habe ich bei meinen Schwiegervater gehangen. Später habe ich noch einen dritten zugekauft und habe dieses Geld, was ich dort dann zu Hause reingesteckt habe, am Jahresende mal ausgewertet und da wurde mir dann endgültig klar, dass es absolut keinerlei Sinn hat. Und seitdem habe ich nicht mehr in der Spielothek gezockt oder sonst irgendwelche, in der Kneipe oder wo auch immer. Das ist ja völlig verrückt, sowas habe ich noch nie gehört. Ja. Das heißt, du hast dann bei dir in der Wohnung gespielt mit deinem Geld und hast dein Geld reingeworfen und hinterher hast du es natürlich wieder rausgenommen. Ja, nee, den Schlüssel habe ich ja nicht gehabt. Ach so. Und was den hast du damit? Den Schlüssel hatte ja meine Frau und das Geld haben wir dann dazu genommen, die Schulden abzubezahlen. Das ist ja toll. Das und ist ja toll. Haben dann später auch von diesem Geld, ich muss dazu sagen, wir hatten auch 5 Kinder. Und wir haben dann davon so ja später dann Familienurlaub finanzieren können. Das heißt, du hast die ganzen Schulden auf diese Art und Weise durch deine Spardose quasi zu Hause abzahlen können. Ja. Das ist ja toll. Ich habe dadurch auch meine Spiele überwunden, weil das irgendwann dann auch langweilig wurde. Ja, wie viele Jahre oder wie lange hast du das gemacht dann zu Hause? Ich hatte den Spielautomat, hatte ich zu Hause 5 Jahre. Und hast du 5 Jahre auch dazu gebraucht, bis du dann ganz wegkamst? Ja. Ja. Und also ich habe wirklich die ganze Zeit gebraucht. Und irgendwann hast du dann auch das Problem, du willst gewinnen, du musst gewinnen. Mhm. So, dann kannst du, wenn du so ein Ding zu Hause hast, privat, kannst du das ja einstellen. Ach so, sehr clever. Weil du kommst ja, wenn du einen Schlüssel hast, kommst du ja an das Innenleben ran und kannst dann die Einstellungen so ein bisschen verändern und hast dann die Möglichkeit, auch mehr zu gewinnen. Und dann hast du dich mal ab und zu gewinnen lassen. Dann habe ich mich ab und zu mal gewinnen lassen, ja. Andererseits war das Geld doch dann nicht in der Spardose mehr drin. Das wurde ja wieder drin gesteckt. Also, da wurde ja aufgepasst, dass ich das Geld nicht einstecke, sondern auch wieder drin stecke. Das ist ja clever, das ist ja absolut clever. Das heißt, du brauchtest keinen Psychologen, keine Beratungsstelle, nichts. Nee, ich konnte mit meiner Sucht meine Sucht bekämpfen. Wo ist der Spielautomat heute? Den habe ich weiterverkauft. für 10 Euro. Und du würdest sagen, dass du vollkommen trocken bist? Ich bin vollkommen trocken. Ich gehe heute in die Spielothek und lache die alle aus. Dolle Sache. Ja, und das hat auch wirklich funktioniert. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Weil die Dinger kriegt man heute immer noch zu kaufen. Ich glaube ja, wenn man sich selbst so einen Trick ausgedacht hat und das dann geschafft hat, ist man da verdammt stolz drauf, oder? Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich. Vor allen Dingen meine Frau ist stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Ja. Es gibt zwar immer noch in der Verwandtschaft Leute, die da nicht richtig dran glauben, aber was soll's. Als du das Ding dann damals zu Hause angeschleppt hast, was hat deine Frau denn da gesagt? Die war begeistert. Die war so spontan schon begeistert? Die war spontan begeistert, weil die gewusst hat, der will wirklich was dagegen tun. Ja, und du warst bei ihr und du warst nicht weg, ne? Wenn du da zu Hause gespielt hast. Ich war zu Hause. Ich konnte nachts aufstehen und konnte eine Stunde zocken. Ich brauchte nicht irgendwo hingehen. Super. Das Ding war gleich griffbereit. Super, das finde ich absolut super. Lebst du heute immer noch in Berlin? Ich lebe immer noch in Berlin. Du Berliner ist so schön, das gefällt mir. Ja. Was machst du denn beruflich heute? Ich bin Fernfahrer, ich sitze gerade am Steuer. Mensch, ich hab's mir schon gedacht, so vom Geräusch her klingt das wie Auto. Ja, ich bin Fernfahrer. Wenn ich das heute sehe, ich gehe nun öfter mal in eine Raststätte, essen und so weiter und dann siehst du da die Dinger hängen, ich kann nur darüber lachen. Das ist gut. Und sich an den Kopf fassen, wie blöd man doch eigentlich war. Man hätte fast die ganze Familie, die Existenz in Grund und Boden gesetzt, wie so eine Scheiße. Ja, du hättest alles kaputt machen können. Ja. Und warst kurz davor? Ich war kurz davor, ja. Aber Gott sei Dank, aufgrund der starken Kraft meiner Frau und der Mitarbeit ihrer, ist das wunderbar abgelaufen. Aber auch aufgrund deiner Stärke und deiner Cleverness, das muss man auch sagen. Also beides. Ja, also das war schon ein schöner Schachzug, ja. Also Frank, das ist eine tolle Geschichte. Das freut mich sehr, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Das habe ich so noch nie gehört, wirklich nicht. Ja, nee, das funktioniert so. Wünsche dir und deiner Familie alles Gute und gute Fahrt auf jeden Fall. Wo bist du denn gerade? Ich bin gerade auf dem Weg nach Berlin und bin jetzt hier Höhe Jena. Ah, Ziel ist dann Berlin. Genau. Ja, dann wünsche ich gute Fahrt und gutes Ankommen. Ja, danke und schönen Abend noch und weiter so. Dankeschön, Frank. Tschüss. Bitte, tschüss. Das ist ja eine tolle Selbsttherapie-Methode. Mann. Nicole ist hier. Nicole ist 40. Hallo, Nicole. Hallo, Domian. Hallo, Nicole. So, jetzt reden wir über dich. Was ist dein Thema? Und zwar habe ich mich vor 5 Jahren einer Frau verliebt. Zum ersten Mal? Ja, ganz normal, genau. Das war die Liebe meines Lebens. Also zum ersten Mal in eine Frau? Nein, ist öfter. Ach so, war schon öfter. Ich bin lesbisch. Ja, okay. Mhm. Und ich wusste von Anfang an, dass diese Frau einen Gehirntumor hat. Mhm. Und die Liebe war so stark, dass ich halt darüber hinweggesehen habe. Mhm. Und dann ist sie im Laufe der Zeit wieder operiert worden. Das erste Mal war dann 2005 gewesen. Ja. An diesem Gehirntumor. Ja. Und der ganze Anblick damals nach dieser OP, wo sie den Kopf auf hatte, das war alles einfach ein Albtraum gewesen. Und ich war froh, dass sie das alles gut überstanden hatte. Mhm. Und bin dann weinend von der Intensivstation halt auf die normale Station gegangen und habe gedacht, Gott sei Dank ist der Albtraum vorbei. Mhm. Und dann hat mich was im Nacken gepackt und mir gesagt, das kommt immer wieder. Wer hat das gesagt? Die Ärzte, also der Gehirntumor ist definitiv irreparabel. Mhm. So, und dann habe ich mich prostituiert. Prostituiert? Weil die Schulmedizin halt von Anfang an gesagt hat, man kann da nichts machen. Mhm. Nichts weitermachen und irgendwo wollte ich die Hoffnung nicht ganz aufgeben, weil sie mir gesagt hat, das kann doch nicht alles gewesen sein, sind sie von einer Klinik zu der anderen gefahren, von Berlin aus nach Hamburg, nach Hannover. Was man alles dann privat bezahlen musste? Nee, das nicht. Aber die haben uns definitiv gesagt, ja, da gibt's Hoffnung, dann gibt's wieder keine Hoffnung, so wie die Ärzte halt sind. Und warum hast du dich prostituiert? Weil ich die Alternativmedizin ausprobieren wollte, sprich Heilpraktiker. Ja. Was habt ihr dann gemacht? Bitte? Was habt ihr dann gemacht so im Bereich der Alternativmedizin? Der hat gar nichts gemacht. Der hat uns im Prinzip das Blaue vom Himmel versprochen. Und nichts kam dabei eigentlich raus. Also wart ihr bei einem Heilpraktiker? Ja, nicht nur bei einem, bei mehreren. Ja. Ja, was haben die müssen doch irgendwas getan haben, irgendwelche Mittel? Tabletten und mit Meditation und so einem ganzen Kram und irgendwelchen Kräutern. Mhm. Ja, jedenfalls habe ich mich so hoch verschuldet, dass ich jetzt in die Privatinsolvenz gegangen bin. Nochmal gefragt, du bist damals du hast als Prostituierte gearbeitet, eine Weile? Ja. Wie lange? 2 Jahre. Um das damals zu finanzieren? Um das damals genau zu finanzieren, wo sie auch bis heute nichts von weiß. Dennoch hat das nicht gereicht, das Geld? Das Geld hat nicht gereicht. Das hat alles, soweit ich jetzt weiß, nichts genützt. Wir sind nicht mehr zusammen. Aber die Frau lebt noch. Die Frau lebt noch, ganz genau. Und ich habe letzte Woche erfahren, dass sie von Anfang an gewusst hat, dass sie maximal, also wir waren 5 Jahre zusammen, dass sie maximal nur eine Lebenserwartung von 7 Jahre hat und jetzt also maximal noch 2 Jahre hat. Mhm. Ich fühle mich dadurch ziemlich verarscht, auf gut Deutsch gesagt, weil ich mich verkauft und verraten habe irgendwo. Ich meine, ich habe das gerne getan, weil ich immer irgendwo einen Funken auf Aussicht hatte. Aber ich habe es nicht richtig verstanden. Damals nach der ersten OP hat dir doch ein Arzt schon gesagt, dass es immer wiederkommt und keine hohe Lebenserwartung hat. Genau, ich habe mich falsch ausgedrückt. Die erste OP war ja schon da gewesen, wo wir noch nicht zusammen waren. So, und die zweite OP war da, wo wir zusammen waren. Also sie hat mich die ganze Zeit praktisch belogen gehabt. Ich meine, das mag vielleicht ihr Schutzschild gewesen sein. Trotzdem nochmal die Frage. Ein Arzt hat doch zu dir gesagt, das ist irreparabel. Genau. So hast du es mir gerade erzählt. Richtig. Wie lange wart ihr da zusammen, als er das gesagt hat? 4 Jahre. Ach so. Ich wusste da ja gar nichts von. Sie hat mich angefleht auf Knien, wir müssen die Alternativmedizin probieren. Ich sage, ich kann das nicht bezahlen. Und ist es dann rausgekommen, dass sie das damals schon wusste, dass sie nur diese Lebenserwartung hat? Richtig. Mhm. Und genau das ist der Punkt. Und wir sind jetzt nicht mehr zusammen, wo ich auch im Nachhinein, muss ich sagen, sehr froh bin, weil es hat immer irgendwo zwischen uns gestanden. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Ja, natürlich, eine große Belastung ist das für eine Beziehung. Ich wollte gerade sagen, wenn du weißt, dass deine Freundin alle 2 Monate zum Arzt muss, bekommt sie jetzt wieder eine positive Nachricht, eine negative Nachricht, ist er gewachsen, ist er nicht gewachsen. Dass du dich, nochmal gefragt, damit es ganz klar ist, dass du dich prostituiert hast, weiß sie nicht. Nein. Das weiß sie bis heute nicht, wie du gerade sagtest. Nein. Was hat sie denn geglaubt, wo das Geld herkam für die vielen Behandlungen? Ich habe Überstunden gemacht. Ja. Das war die offizielle Begründung. Genau. Und umso mehr ist für mich halt die Welt zusammengebrochen, dass ich jetzt halt erfahren habe, dass sie von Anfang an definitiv gewusst hat, es bringt alles nichts. Ich kann das definitiv auch verstehen. Das naja, nochmal zur Erklärung. Jetzt, du sagst, du musst jetzt Privatinsolvenz anmelden. Ja. Das heißt, du hast dann irgendwann aufgehört mit der Prostitution und... Ja, wo wir auseinandergegangen sind. Ja. Habe ich dann mit der Prostitution aufgehört. Ja, aber da hattest du dann noch auch keine Ausgaben mehr. Nein, sie hatte sich dann in jemand anders verliebt, in eine andere Frau. Und damit war ich dann abgeschrieben. Warum musst du Privatinsolvenz anmelden? Weil ich mich so hoch verschuldet habe. Aber du hast doch so oft und viel als Prostituierte gearbeitet. Ja, aber das ganze Geld ging zum Heilpraktiker. Ja, aber wenn das Geld zum Heilpraktiker ging, durch was hast du dich verschuldet? Das verstehe ich nicht. Wodurch ich mich verschuldet habe? Ich habe im Monat 3.500 bis 4.000 Euro zum Heilpraktiker gebracht und habe auch nur ein Einkommen von 1.200 Euro. Ja, okay, aber du hast doch gesagt, dass du das als Prostituierte erarbeitet hast. Ja, aber teilweise muss ich dadurch trotzdem noch Schulden machen. Ah, verstehe. Weißt du, Nicole, du sagst, du bist sauer, dass sie dir das nicht so gesagt hat, dass sie definitiv nur noch 7 Jahre zu leben hat. Wer kann denn so eine Aussage definitiv machen? Niemand. Kein seriöser Arzt macht das. Niemand. Und das in dem Fall schon. Und bitte? Doch, in dem Fall denke ich das schon. Das glaube ich nicht. Dass ein Arzt sagt, sie haben noch 7 Jahre zu leben. Niemals. Und dass sie natürlich Hoffnung hatte durch alternative Methoden, dass es sich vielleicht dann doch noch verändert, kann man ja auch verstehen. Ja, das verstehe ich auch. Aber ich kann dich natürlich auch wiederum verstehen, dass sie nicht offen mit dir geredet hat. Das ist das ist der Punkt, wodurch ich mich einfach verarscht fühle. Mhm. Und hatte sie sich von einem Tag auf den anderen in jemand anders verliebt. Ich sitze jetzt da mit einem Berg voll Schulden. Wenn sie dir von vornherein gesagt hätte, das sieht so schlecht aus, hättet ihr dann nicht diese alternativen Methoden ausprobiert? Doch, aber ich wäre nicht bis zum Äußersten gegangen, weil dadurch, dass ich mich prostituiert habe, geht es mir psychisch sehr, sehr schlecht. Mhm, glaube ich. Sie hat sich jetzt in eine andere Frau verliebt. Richtig. Seit wann? Seit 2 Monaten. Ach so, so frisch. Wie ist euer Kontakt miteinander? Sehr wenig. Und wenn wir telefonieren, dann ist permanent Streit. Mhm. Diese 7 Jahre, wie hast du das denn erfahren? Ja, wie ich schon sagte, ich wusste das von Anfang an. Und man hat sich eingeredet, durch Liebe wird das alles besser. Und weil sie auch eine sehr schlechte Vergangenheit hatte, hat man sich eingeredet, naiv und blöd wie man ist, das wird nicht wieder passieren, jetzt wird alles gut, du bist glücklich und... Mhm. Nein, ich meine jetzt die Information, dass sie das schon damals wusste. Woher weißt du das? Das habe ich von ihrer Tochter erfahren. Wie kommt es, dass die dir das erzählt hat? Weil sie dazu durch den Mumm hatte und ihr das im betrunkenen Kopf rausgerutscht ist, ihrer Tochter gegenüber. Und deswegen war ich so entsetzt. Also, ich finde das natürlich ehrenwert, dass du dich so sehr für deine Freundin eingesetzt hast. Natürlich, das würde ich immer wieder tun. Der Preis, dann dafür auf den Strich zu gehen, ist natürlich Wahnsinn. Letztendlich ist es Wahnsinn. Schwingt da auch so ein bisschen die Enttäuschung mit, dass sie nicht dankbar dir gegenüber ist? Ganz genau, das ist der Punkt. Mhm. Ich habe mich so geopfert. Alles habe ich getan. Alles. Wobei sie das ja nicht weiß, dass du diesen krassen Schritt gemacht hast. Aber das hätte nichts geändert. Mhm. Ich denke das einfach so, sie sieht ihre Fälle davon schwimmen und weiß das definitiv auch, weil ich weiß, dass sie sich schlechter fühlt, Tag für Tag. So viele Ärzte können nicht lügen. Also sie sieht ihre Fälle davon schwimmen und, ganz genau. Und deshalb geht sie zu einer anderen Frau? Ja, um nochmal dieses frisch Verliebtsein zu erleben. Ach so, verstehe. Ja, was man ja nach so vielen Jahren nicht mehr ist. Ich glaube, Nicole, dass es eine gute Lebensgrundregel ist, dass man eigentlich nie Dank erwarten darf. Wenn man etwas tut, muss man es tun und dann ist es auch damit erledigt. Weil ich sonst erwarte auch keinen Dank, aber ich habe wenigstens Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit erwartet. Das stimmt. Aber ich würde es immer wieder tun, nur auf eine andere Weise. Ich würde mich immer wieder so opfern. Andererseits kannst du ja jetzt gar nichts machen. Nee, gar nichts. Habe ich auch nicht vor. Ich würde jetzt auch der todkranken Frau das auch nicht vorhalten. Oder? Nein, das tue ich auch nicht. Das würde ich auch nicht machen. Das ist jetzt so, es ist traurig, dass alles so sich entwickelt hat. Aber man kann, glaube ich, jetzt gar nichts tun. Ne? Dir sind die Hände ja gebunden. Richtig. Es endet immer mit Streit, wenn ihr telefoniert, sagst du? Immer. Mhm. Dann ist es wahrscheinlich auch besser, wenn ihr nicht mehr miteinander telefoniert. Nein, weil sie einfach, genau das tun wir auch nicht, ne? Mhm. Weil Offenheit und Ehrlichkeit hat eigentlich immer in unserer Beziehung gestanden. Mhm. Ja, offensichtlich in dem Fall da nicht. Nee, eben drum. Mhm. Das war das Problem, weil sie halt nie in der Lage war, über irgendwas zu sprechen. Probleme hat sie immer mit sich selber ausgemacht. Sagen wir es so. Das ist wirklich, ich kann dein Gekränktsein verstehen. Andererseits ist es jetzt menschlich, wenn man schweigt. Richtig. Die Frau hat ein schweres Schicksal zu tragen. Sie hat den Tod wahrscheinlich kurz vor sich und dann soll man einen Schwamm drüber legen, über all das, was falsch gemacht wurde. Das sehe ich genauso. Mhm. Liebe Nicole, in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir beide uns. Und ich wünsche dir alles Gute. Mhm. Bewundere, dass du dich so sehr für deine Freundin eingesetzt hast, wenn die Mittel auch sehr krass waren. Aber du hast es ja gut gemeint. Nein, ich würde es echt wirklich immer wieder machen. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. So, und jetzt frage ich meine Regie, mit wem es weitergeht, mit Karl. Karl ist 19. Morgen, Karl. Hallo Karl, hallo Domian, ich bin ganz aufgeregt. Ja, das kann ich verstehen, das passiert mir auch schon mal, dass ich dann meinen eigenen Namen sage. Heißt du wirklich Karl? Ja, wirklich. Finde ich einen coolen Namen. Danke, also der manche sagen, der ist halt schon sehr alt. Ja, aber deshalb finde ich den cool, finde ich toll. Karl, ja. Finde ich einen guten Namen. Dankeschön. So Karl, 19 Jahre alt. Ja. Um was geht's denn bei dir? Also mein Vater, der ist halt ein bisschen anders als die anderen Väter. Er ist halt oft in der Kneipe, selten zu Hause. Und wenn er nach Hause kommt, dann schlägt er halt um sich und ist sehr aggressiv. Wen schlägt er? Also meistens meine Mutter oder halt der zerlegt halt die komplette Einrichtung. Wie viele Kinder seid ihr? Vier. Vier? Ja. Wie alt sind die anderen? Also ich habe zwei ältere Geschwister und zwei jüngere. Die Älteren sind schon raus aus dem Haus? Nein, ja, jetzt ist mein Ältester ist jetzt ausgezogen, hat einfach nicht mehr ausgehalten. Ja, und die Kleinen, wie alt sind die? Ja, die sind vier und acht. Schlägt er denn euch auch, die Kinder? Also, nein, er ist halt, da macht er, also ist halt so, dass er halt ausrastet, aber uns nicht schlägt. Er schreit uns an und sagt, wir sollen ins Zimmer gehen. Aber der Mutter gegenüber ist er gewalttätig. Ja, also so wie es halt mitbekommen. Wir haben es noch nie gesehen, aber man hat es schon manchmal gehört. Ach, du hast es noch nie gesehen? Mhm. Ja, er sagt halt immer, wir sollen bloß jetzt ins Zimmer gehen. Was? Und dann haben wir halt so viel Angst und dann gehen wir ins Zimmer. Was hast du denn da schon gehört? Ja, er meinte, dass meine Mutter halt sehr faul ist und sie macht ja auch nicht so viel zu Hause. Mhm. Ja, und das regt ihn halt auf. Er ist halt immer auf der Arbeit und dann geht er direkt in die Kneipe. Na, ich meine, hast du denn gehört, das hörte sich das so an, als hätte er sie geschlagen? Ja, weil sie halt, es wird dann irgendwann so laut, dass die dann rumschreien und dann gibt's manchmal einen Knall, aber ob sie jetzt, man hat sie ja noch nie gesehen in ihrem Gesicht oder so. Und ihr Kinder seid dann immer verängstigt in den Zimmern? Genau. Wie lange geht das schon so? Schon, schon sehr lange. Immer wenn er aus der Kneipe kommt? Ja. Also sehr lange heißt, wie viele Jahre? Seit ich 12 bin, da hat es zu langsam angefangen. Ach so, ja gut, das ist dann schon sehr lange. Einen Moment. Thomas und Micha, geht mal bitte schlafen. Das sind die kleinen Geschwister? Ja. Kommen die gucken? Ja, mein Kleiner, die ist jetzt aufgestanden. Ah ja. Können wir noch weiterreden oder geht's nicht? Ja, klar. Ja? Mhm. Ja, das ist ja für euch dann eine ganz, ganz schlimme Situation dann für euch Kinder auch, wenn so viel Zoff in der Familie ist. Ja, also darunter leiden auch die Leistungen der Schule. Wie oft kommt denn das vor? Also mindestens zweimal im Monat. Also da geht's wirklich ab, also zu Hause. Und dein Vater ist dann immer besoffen, wenn er kommt? Ja. Ja. Und wenn er nicht besoffen ist, so im normalen Alltag? Da ist er ruhig. Ach so. Das heißt, funktioniert der normale Alltag so in der Familie? Ja. Das halt nur, wenn er trinkt. Und wie ist die Stimmung so in der Familie im normalen Alltag? Eigentlich ganz normal, so wie in jeder anderen Familie halt. Nur ist halt ein großer Fußballfan und dann, wenn er noch seinen Verein verliert, dann geht's manchmal halt hier heiß her, weil dann trinkt er noch mehr und dann gibt's halt, dann ist er sehr gereizt. Das ist, verstehe. Und wenn man mit ihm, wenn er nüchtern ist, mal darüber so spricht, geht das? Der blockt total ab. Hast du schon mal versucht? Bitte? Hast du das schon mal versucht? Ja, aber er sagt dann oft, lass mich jetzt in Ruhe, ich will meine Ruhe haben. Und sprichst du mit deiner Mutter darüber, über die Situation? Sie möchte darüber nicht reden. Also herrscht das große Schweigen bei euch in der Familie? Ja. Was machst denn du? Ja, ich mache eine Ausbildung. Ja, als was? Zum Drucker. Ja. Wie lange noch? Bitte? Wie lange noch? Also jetzt noch 2 Jahre. Das heißt, du wirst auch noch lange in der Familie wohnen? Ja. Das ist ja wirklich sehr schwierig, wenn er überhaupt nicht ansprechbar ist. Wenn du mit der Mutter nicht drüber sprechen kannst. Ja. Ist das schon eine schwierige Situation. Und du kannst ja nicht aus der Familie raus, weil du ja noch eine Weile da bist. Genau. Und selbst wenn du raus könntest, hättest du ja wahrscheinlich auch noch Sorgen um deine kleinen Geschwister. Genau. Ich passe ja auch sehr oft auf sie auf. Ja. Gibt es denn einen Menschen so in, ich sag mal, den dein Vater sehr, sehr anerkennt und schätzt? Ja. Wer wäre das? Mein Bruder, den Thomas. Ist das der älteste Bruder? Nein, das ist mein kleiner Bruder. Ach so, nee, ich meine, gibt es einen Erwachsenen, der mit deinem Vater vielleicht mal sprechen könnte, der auch Respekt vor deinem, dass dein Vater vor dem Respekt hat? Das weiß ich gar nicht. Ich überlege gerade, ob es irgendeine Person gibt, die mit deinem Vater, die du beauftragen könntest, dass ihm diese Person mit deinem Vater mal spricht. Einen Verwandten oder einen Pastor. Ja, oder? Das gibt's. Ich denke schon. Ja, wer wäre das denn? Ja, meine Tante, seine Schwester. Und mit der könntest du auch so offen reden? Ja. Weiß die denn so ein bisschen von der Situation in der Familie? Ja. Aber hast du denn mit ihr schon mal darüber gesprochen? Bitte? Hast du mit ihr darüber schon mal gesprochen? Nein. Dann mach das doch mal, Karl. Das ist jetzt ein kleiner Versuch. Ja. Wenn die beiden gutes Verhältnis haben, deine Tante und dein Papa, und die Tante vielleicht auch Einfluss auf deinen Papa hat, vielleicht hat sie einen Zugang zu ihm und kann ihm das mal erklären. Vielleicht ist ihm das ja alles gar nicht wirklich bewusst, was da los ist. Vielleicht kann die Situation dadurch ein bisschen entspannt werden. Ja, ich versuch's mal. Ja? Darüber hinaus möchte ich aber auch noch, dass die Heide, meine Psychologin, nochmal mit dir spricht. Die hat vielleicht auch noch eine Idee. Zwei Leute haben mehr Ideen als einer. Okay? Okay. Dann legst du bitte auf und die Heide ruft dich gleich an. Okay. Lieber Karl, alles Gute. Tschüss. Was hat er gerade gesagt? Ja, ich hab's gar nicht verstanden. Maria ist hier. Maria ist 46. Hallo Maria. Maria? Ja. Maria, grüße. Ja, hallo. Grüße dich. Hallo Maria. Was ist dein Thema? Mein Thema sind Glasknochen. Oh, bist du betroffen? Leider. Also Glasknochenerkrankung, das ist mir ein Begriff. Ja, also Osteogenesis imperfecta, halt der medizinische Ausdruck. Und Glasknochenkrankheit dann so der umgangssprachliche Ausdruck. Beschreib doch mal näher genau, was das für eine Erkrankung ist. Das ist halt eine Erkrankung, da fehlen den Knochen bestimmte Stoffe, zum Beispiel Phosphor und Calcium. Die können auch nicht von außen zugeführt werden, weil der Körper das dann halt nicht annimmt. Und dadurch brechen halt die Knochen sehr schnell. Es gibt verschiedene Stufen der Erkrankung. Ich bin eine sogenannte leicht Betroffene, das heißt, ich muss fallen oder mich stoßen, dass ich mir was breche, aber das reicht halt auch schon aus. Man, wie oft stößt man sich halt, ne? Ich habe mal einmal eine Frau kennengelernt, die auch diese Erkrankung hatte. Und da muss ich schon sehr vorsichtig sein, so hatte sie mir das erklärt, dass ich ihr nicht zu fest die Hand gab. Ja. Weil sonst die Handknochen brechen könnten. Ja. Oder halt beim Umarmen, dass man da halt nicht so fest zudrückt zum Beispiel, ne? Du hast diese Erkrankung von Geburt an. Ja, also es würde halt auch zum Beispiel noch ins Thema von gestern passen. Ja. Ich habe geerbt. Ja. Weil man die Krankheit nur durch Vererbung bekommt. Von wem hast du sie geerbt? Von meiner Mutter. Ah. Und wenn ich halt, es heißt zwar, dass das mal eine Generation überspringen kann. Mhm. Aber die Chance ist halt 50-50. Und ich habe mich halt auch dann bewusst gegen Kinder entschieden, mhm. weil mir das Risiko zu groß ist, da schuld zu sein, dass da jemand erkrankt war. Hatte denn deine Mutter dieses Problem auch, dass sie überlegt hatte, ob sie ein Kind bekommt oder nicht ein Kind? Ja, also sie wusste wohl halt überhaupt nicht. Damals war das auch noch nicht erforscht. Da wusste man halt überhaupt nicht, ob es überhaupt vererbbar ist. Verstehe. Mhm. Und sie hat sich dann halt auch, nachdem dann feststand, dass ich es habe, hat sie sich dann halt auch gegen weitere Kinder entschieden. Mhm. Du bist jetzt 46 Jahre alt. Wie viele Knochenbrüche hattest du in deinem Leben? Oh, das habe ich vorhin schon in der Redaktion erzählt. Also beim 50. habe ich aufgehört zu zählen. Da war ich 18. Ach du. Und jetzt ein bisschen älter, ein kleines bisschen. Also bis zum 18. Lebensjahr schon 50 Knochenbrüche. Ja. Welche Knochen waren hauptsächlich betroffen? Ja, also hauptsächlich, klar, Arme, Beine, Zehen, Finger, so das Übliche. Aber halt, ich habe auch die Wirbelsäule schon gebrochen gehabt, Kiefer gebrochen gehabt. Ich hatte einmal in meinem Leben einen Beinbruch und habe das in äußerst unangenehmer und schlimmer Erinnerung, weil das extrem schmerzhaft war. Wenn ich mir das vorstelle, dass du 50 Mal einen Knochenbruch hattest, ist das ja unermesslich an Schmerzen, die du hast aushalten müssen. Ja, also bei mir ist das auch mittlerweile so, ich weiß nicht, also ich gehe damit anders um, ich kann das auch nicht so zeigen, dass ich Schmerzen habe. Ich gehe regelmäßig auch zur Krankengymnastik und er meckert schon immer mit mir, weil er meint, er kann nur an meinen Augen ablesen, ob ich Schmerzen habe, weil ich nicht sagen kann, auch nicht in der Gesichtsmimik oder sonst irgendwie was sagen kann, ob ich Schmerzen habe, weil ich mich da irgendwie, weiß ich nicht, schämen tue ich mich nicht, aber... Sind diese Schmerzen, die man bei einem Glasknochenbruch hat, sind die genauso wie bei einem gesunden Knochen? Ja. Ja. Ja, also eigentlich das Gleiche. Wie gesagt, nur dass wir uns halt sehr schnell dann den Knochen brechen, sehr aufpassen müssen, bei jedem Schritt, den wir machen quasi, dass nichts passiert. Du kannst normal gehen. Ich gehe am Stock mittlerweile. Ja. Und mir wurde auch prognostiziert, dass ich im Rollstuhl enden werde. Ja. Wo musst du oder bei welchen Tätigkeiten oder Dingen so im Leben musst du besonders aufpassen? Ja, es fängt halt schon mal zum Beispiel morgens im Bad an, ne? Da ist ja die Rutschgefahr sehr groß. Stimmt, ja. Da ist auch alles so mit Teppich und Anti-Rutschmatten und weiß der Geier ausgestattet, dass da nichts passiert. Mhm. Ja, dann halt, sobald man rausgeht, ne, beim Laufen muss ich halt auch immer dann auf den Boden gucken, dass ich halt nicht stolpe oder falle. Ein kleiner Stolperer könnte schon einen Knochenbruch bedeuten. Ja, ja, auf jeden Fall. Und halt natürlich auch immer in der Wohnung dann halt aufpassen, dass ich habe jetzt zum Beispiel da ich mir schon so oft am Bettkasten die Knochen, also die Zehen gebrochen habe, weil ich da dran gestoßen bin, habe ich da jetzt so Tennisbälle aufgeschnitten und da so dran gepappt, dass das so quasi so ein kleiner Schutz ist, dass man sich da nicht mehr dran stoßen kann. Ne? Welcher Knochen war als letzter gebrochen? Bin ich auch gestürzt. Da hatte ich mein Knie und beide Handgelenke. Wie lange liegt das zurück? Ungefähr anderthalb Jahre. Also ich hatte dann zwischendurch danach nochmal Finger und Zeh, aber dann zähle ich schon gar nicht mehr mit. Da gehe ich auch gar nicht mehr zum Arzt. Das wird selbst getaped. Ach so. Bist du verheiratet? Nee. Aber hattest du mal eine Beziehung? Ja, aber jetzt halt schon länger nicht mehr. Meine längste dauerte 10 Jahre. Da kommt mir gleich der Gedanke, das ist doch sicherlich auch schwierig in intimen Situationen, also beim Sex zum Beispiel. Da nicht, weil das Bett ist ja eigentlich gepolstert. Ach so, ja. Und das ist dann auch, also wir sind auch relativ, wir sind ja sehr gelenkig, weil wir unsere Gelenke halt auch überdehnen können. Also die Gefahr, dass beim, wenn es ein bisschen leidenschaftlich zugeht, dass ein Becken bricht, das kann nicht passieren. Also, ist durchaus, denke ich mal, denkbar, aber mir ist es Gott sei Dank nicht passieren. Ne? Das ist eine Erkrankung, mit der man leben muss, die muss man akzeptieren, wenn man die hat. Da kann man außer vorsichtig sein, nichts gegen tun. Da, leider nicht, da ist auch nichts irgendwie erforscht, obwohl es natürlich schon eigentlich relativ viele Leute haben, aber anscheinend für die Industrie noch nicht genug Leute, dass sich das da forschen lohnt, ne? Was die Industrie die Pharmaindustrie nachforscht. Ja. Irgendwas machbar ist, ne? Wenn man vorsichtig ist, kann man damit 90, 100 Jahre alt werden. Ja, ja, also wie gesagt, es hieß sogar mal, dass sich das eventuell in den Wechseljahren auswachsen kann. Mhm. Aber das ist wieder bei meiner Mutter geschehen. Ich habe die Wechseljahre trotz meiner erst 46 Jahre auch schon hinter mir. Ah ja. Und ich habe halt immer noch die Glasknochen. Also. Maria, meine Sendung ist gleich vorbei. Ja. Ich freue mich, dass wir haben noch reden können. Ich mich auch. Ich wünsche dir von Herzen so wenig wie möglich Knochenbrüche, ja, wenn ich mal so sagen. Am besten natürlich keine. Und alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Jonathan Hoffmann. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht und ab 0 Uhr könnt ihr morgen anrufen. Tschüss.